Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines im Intercity reisenden Aushilfsjedis, Folge 53 und in dem Fall auch Folge 1 meiner Berlin-Reihe, die ich, sobald ich zurück bin in Stuttgart, veröffentlichen werde. Und zwar bin ich heute tatsächlich mit dem ICE nach Berlin gefahren. Da fährt man von Stuttgart nach Mannheim. Auf dieser Strecke hatte ich dann tatsächlich einen Menschen neben mir, der, nennen wir es mal, korpulent war und sich so bequem neben mich setzte und einschlief. Und es gibt ja da diese berühmt-berüchtigte Lehnenproblematik, dass man da eine Lehne zwischen sich hat und die hat er einfach für sich eingenommen und schlief dann langsam aber sicher ein und kippte so langsam zu mir rüber. Und da es in Stuttgart noch sehr warm war, war das natürlich extrem unangenehm, denn der Typ war dann natürlich auch nochmal sehr, sehr warm. Das heißt, dort von außen schien die Sonne rein, von links kam ein Heizkörper näher. Blöd. Als dann die Schaffnerin kam, um zu kontrollieren, da wurde er dann auch wach und diesen Moment habe ich dann als Gelegenheit genutzt, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, denn ich habe gesehen, er muss nur bis Mannheim fahren, also Gespräch reingedrückt und er saß somit gerade und das war sehr, sehr, sehr, sehr angenehm. Von Mannheim nach Frankfurt saß ich dann neben einem Banker, der war einfach vor sich hin ruhig, aber interessanterweise auch dieser junge Mann saß da mit seinem Anzügle und schlief. Allerdings war der so erfahren, dass er den Sitz nach hinten kippte und damit gar nicht nach links oder rechts wegkippen konnte. Und damit war es eigentlich egal. Nachdem wir aus Frankfurt weg waren, habe ich dann kurz die Gelegenheit genutzt, meinen Rucksack geschnappt. Meinen Koffer habe ich dort gelassen, den habe ich oben reingeklemmt. Aber meinen Rucksack habe ich geschnappt, bin dann kurz aufs Klo. Und als ich zurückkam, saß da ein junger Mann genau auf meinem schönen Fensterplatz. Den habe ich gesehen, der ist in Frankfurt zugestiegen, hatte sich dann erst einen anderen Platz gesucht gehabt. Und als ich dann wieder kam, saß er dort und ich sagte, Entschuldigung, ich hätte gern meinen Platz wieder. Daraufhin stand er nicht auf und ruckte eins rüber, sodass er neben mir sitzen geblieben wäre, sondern dann stand er auf und rannte weg. Und zwar setzte er sich dann wieder auf den angestammten Platz, wo er quasi auch am Gang saß, aber vorwärts fahren konnte. Und ja, damit war die Fahrt dann auch ab dem Zeitpunkt ruhig und ich saß da alleine, hatte meine Ruhe und schön war's. Der Zug hat dann tatsächlich sogar nochmal bis Spandau so viel Zeit rausgeholt, dass er 20 Minuten zu früh in Spandau war. In Berlin-Mitte war er dann allerdings ja, recht pünktlich. Also die haben dann natürlich nicht mehr Gas gegeben zwischen Spandau und Berlin-Mitte. Und dementsprechend bin ich jetzt hier in meinem Hotel gut angekommen. War jetzt auch schon unterwegs, aber das werde ich in einer weiteren Folge erzählen. Und schließe an dieser Stelle erstmal Folge 1 ab. Ich freue mich, dass ich angekommen bin. Tschüss.